Er staunte nicht schlecht, als er hörte, wer diese drei Figuren waren. Und geduldig warteten die drei, bis ich meinem guten alten Sam die Geschehnisse während seiner Abwesenheit in kurzen Worten geschildert hatte. Er war entsetzt über meinen Leichtsinn, hat eigens einen schweren Bärentöter mitgebracht und schießt dann mit dem Messer statt mit der Büchse. Man kann euch doch nicht einen Augenblick allein lassen. Aber dann nahm er sich Mr. Rattler vor, der gerade wieder zu sich kam. Hört, Mr. Rattler, ihr habt schon wieder mit meinem jungen Freund angebunden. Meine Geduld ist zu Ende. Ich werde beim nächsten Versuch persönlich dafür sorgen, dass es euer letzter ist. Verstanden? Und jetzt wollen wir uns das Streitobjekt mal ansehen. Dick Stone, Will Parker, kommt mit. Es wird interessant, wenn ich mich nicht irre. Es dauerte gar nicht lange und er kam laut schimpfend mit den beiden anderen wieder zurück. So ein Blödsinn! Auf einen Grizzly zu schießen und dann wegzurennen. Aber das stimmt. Der Bär ist an einer Kugel gestorben. Hört ihr's, Leute? Sam Hawkins sagt es auch. Eine Kugel hat ihm ein Spitzchen vom Ohr weggeputzt. Ja, daran stirbt natürlich so ein Grizzlybärchen. Sonst ist keine Spur von einer Kugel zu finden. Stimmt's, Freunde? Es stimmt. Keine Gewehrkugel. Ein schöner Schützenverein seid ihr. Doch sind da vier tüchtige Messerstiche. Zwei neben das Herz und zwei genau hinein. Die habt ihr ihm beigebracht, Shatterhand? Ihr allein? Weiter niemand. Dann gehört der Bär euch, wenn ich mich nicht irre. Da wir aber eine Gesellschaft bilden, so ist nur der Pelz euer. Das Fleisch gehört allen. Ihr habt aber zu bestimmen, wie es verteilt wird. Das ist so Brauch im Wilden Westen. Noch eine Frage, Mr. Rattler? Ach, hol euch der Teufel! Hey, Rattler! Lass aber noch was drin im Brandyfass! So, Gentlemen. Jetzt wären wir soweit. Der Häuptling möge seinen Wunsch vortragen. Es ist ein Befehl, weißer Mann. Wir nehmen keine Befehle an. Machen wir's kurz. In Shuchuna verbietet euch, hier weiter zu messen. Ihr geht noch heute von hier fort oder das Kriegsbeil wird ausgegraben zwischen uns und euch. Jetzt entfernt sich der Häuptling mit Winnetou, seinem Sohn. Er wird wiederkommen nach der Zeit, die die Bleichgesichter eine Stunde nennen. Eure Antwort zu holen. Hau, ich habe gesprochen. Kleki Petra, was soll ich tun? Ich habe doch meiner Gesellschaft gegenüber die Verantwortung. Ich kann doch nicht einfach alles hier stehen und liegen lassen. Macht, was ihr wollt, Sir. Ich bin ganz der Ansicht des Häuptlings. Es geschieht ein großes, fortgesetztes Verbrechen an der roten Rasse. Aber als Weißer ist mir klar, dass sich der rote Mann vergeblich wehrt. Wenn ihr auch heute von hier fortgeht, morgen werden andere kommen, die euer Werk zu Ende führen. Doch überlegt euch eure Antwort gut. Der Häuptling meint es ernst. Ich lasse euch allein. Wohin ist er? Er wird unsere Pferde holen. Wir haben sie versteckt, als wir merkten, dass wir dem Bären nah waren. Sir, erlaubt ihr mir, mit euch zu gehen? Warum wollt ihr das? Ich werde nichts sagen oder tun, was euch belästigt. Es ist nur, weil ich in Shuchuna und Winnetou... Ja, schon gut, Sir. Ich verstehe euch. Kommt also mit. Ihr scheint mir der Verständigste von allen diesen Leuten zu sein. Habe ich recht? Ich weiß nicht, Sir. Ich bin noch gar nicht smart und ich werde das wohl auch nie werden. Nicht smart? Das ist aber doch jeder Amerikaner, mehr oder weniger. Ich bin kein Amerikaner, ich bin Deutscher. Deutscher? Das war es wohl, was mich gleich zu Ihnen hinzog. Auch ich bin Deutscher. Ein Deutscher, der ein Apache geworden ist. Gottes Wege erscheinen oft wunderbar. Gottes Wege oder die Vorsehung, das Schicksal, der Zufall, wie man es nennen will. Erzählen Sie mir von sich. Wollen Sie das?